Mein Vortrag lautet: Die russische Oktoberrevolution von 1917, Volksaufstand oder leninistischer Putsch? Und wenn wir uns mit dieser Frage auseinandersetzen, ist es eben auch wichtig, uns mal auch die Geografie anzusehen und wie groß war eigentlich das russische Kaiserreich im Jahr 1917. Und wenn wir uns diese Karte ansehen, das ist natürlich ein sehr großes Gebiet. Das ist von der Ostsee bis an den Pazifik. Ein paar Jahre davor gehörte ja auch noch Alaska zum russischen Kaiserreich. Die Weltgeschichte wäre vielleicht auch anders verlaufen, wenn sie das nicht an die USA verkauft hätten. Aber das ist natürlich ein gigantisches Gebiet. Und man sieht, also Russland, das russische Kaiserreich war das größte Land der Welt. Und ist natürlich auch im eurasischen Raum von zentraler Bedeutung. Und das ist natürlich auch geopolitisch wichtig, weil man könnte auch sagen, Russland ist auch sozusagen das Kernland Eurasiens. Ja, wenn man in diesen Räumen denkt, ist das natürlich von zentraler Bedeutung. Und das sind natürlich nicht nur große Menschenmassen, sondern es ist auch ein Gebiet mit vielen Rohstoffen, die interessant sind. Und Russland ist so die Verbindung zwischen Europa und Asien und deswegen auch von geopolitisch hoher Relevanz. Und gleichzeitig sieht man auch, damals gehörten auch viele Länder dazu, die später dann auch unabhängig wurden, wie beispielsweise Baltikum oder Teile Polens oder auch Finnland. Und etwa 57% der Menschen, die auf diesem Territorium gelebt haben, waren auch keine Russen. Das wird auch später im Laufe der Revolution wird das auch eine Rolle spielen. Und ich bringe hier nur ein paar Eckdaten zur russischen Geschichte, einfach um auch das Verständnis überhaupt zu haben, was da passiert ist. Und wie gesagt, gemeinhin sagt man, dass die russische Geschichte damit beginnt, mit Rurik von Nowgorod. Manche sagen auch, ein paar Jahre später war ja dann auch Kiewer Rus von Bedeutung. Da haben Wikingergeschlechter, Varäger, haben da eben die Herrschaft übernommen. Und das Wort Rus kommt ja auch aus dem Skandinavischen, manche sagen aus dem Finnischen, und das bedeutet Ruderer, beziehungsweise es gibt dann auch die These, im Finnischen heißt Ruotsi Schwede, also auf jeden Fall waren damit Nordmänner gemeint. Ja, so, und das war eben diese Symbiose von Nordgermanen und Ostslawen. Und im Jahr 988, durch Wladimir dem Heiligen, glaube ich, war das, sind die Russen dann auch zum orthodoxen Christentum bzw. zum griechischen Orthodoxentum übergetreten. Und die orthodoxe Kirche spielt eine zentrale Rolle und ist da auch tief verwurzelt. Ja, und ein wichtiges Datum ist dann das Jahr 1240. Da haben die Mongolen, Tataren, Kiew zerstört und die kamen ja bis nach Schlesien, nach Krakau, Böhmen. Aber nach der Schlacht von Liegnitz war Mitteleuropa eigentlich eher von diesem Mongoleneinfall nur peripher berührt. Aber weite Teile Russlands kamen da unter mongolische Herrschaft und das war sehr bitter. Das waren harte Jahrhunderte. Die Herrschaft der Goldenen Horde hat sich tief eingebrannt in das russische Bewusstsein. Und es gab jemanden, der diese Herrschaft dann später gebrochen hat. Und es hat sich dann in Moskau ein Fürstentum entwickelt, das sich dann auch unabhängig gemacht hat von dieser Fremdherrschaft. Und durch Iwan dem Vierten, den man auch Grosny nennt, eigentlich der Strenge, wurde dann die Herrschaft der Tataren gebrochen. Und Iwan ist hier aber im deutschsprachigen Raum eher bekannt als Iwan der Schreckliche. So, und das war halt jemand, der mit der Fremdherrschaft Schluss gemacht hat. Auf eine Art und Weise, die man heute als sehr brutal bezeichnen würde, aber das war halt eben die Methodik, um sich von diesem Fremdeinfluss zu befreien. Und ich nenne noch ein paar Namen, die bekannt sind. Peter der Große, das war ein Zar, der Russland modernisieren wollte, an den Westen anschließen wollte. Und deswegen nennt man ja auch dann die große Stadt an der Ostsee St. Petersburg. Daher kommt der Name. Das war dann auch die Hauptstadt. Und Katharina, die Große, eine Deutsche, die hat ja dann auch eben viele Deutsche dann auch nach Russland eingeladen. Das ist dann auch der Hintergrund der Russlanddeutschen. Und da merkt man auch, dass das halt eben alles viele Jahrhunderte zurückliegt und trotzdem eine hohe Bedeutung hat. Und was auch ein wichtiges Datum ist, das ist dann 1815, nachdem Napoleon zurückgeschlagen wurde, gab es dann die Heilige Allianz. Und das waren dann Russland, Preußen und Österreich-Ungarn. Das waren die Konservativen in Europa, die sich zusammengeschlossen haben, um eben solche revolutionären Bewegungen im Keim zu ersticken. Und das ist jetzt einfach nur so ein schneller Durchgang durch die russische Geschichte. Ja, und Russland zur Jahrhundertwende. Da muss man sagen, über 80% waren Bauern, also sehr stark geprägt von der Landwirtschaft. Halbfeudale Verhältnisse, die Leibeigenschaft wurde erst abgeschafft im Jahre 1867 in Russland. Es gab kaum Schwerindustrie, nur in einzelnen Städten gab es ein paar Fabriken. Es gab eine kulturelle Krise, weil manche Russen wollten eher eine Anbindung an den Westen, manche wollten eher eine nationale Wiedergeburt basierend auf der eigenen Kultur und Tradition. Und was natürlich auch eine fatale Rolle hatte, unter Bismarck gab es noch eine Absicherung mit Russland, da gab es noch außenpolitische Verträge, aber später ist es England und Frankreich gelungen, Russland in ihr Bündnissystem einzubinden. Und das war später für die Entwicklung sowohl für Deutschland als auch für Russland sehr fatal. Ja, und wenn wir uns hier beschäftigen mit der Oktoberrevolution, müssen wir uns auch angucken, was gab es da eigentlich vorher? Viele Leute haben so das Verständnis oder diese Vorstellung, die Geschichte verläuft ruhig und auf einmal gibt es einen Knall und dann ändert sich alles. Das ist falsch. Die Wahrheit ist, dass vor jedem großen Ereignis viele kleine Ereignisse stattgefunden haben. Manchmal haben das die betreffenden Personen gar nicht so wahrgenommen. Manchmal haben die Leute das gar nicht so gesehen. Aber das waren schon sozusagen Signale des kommenden Umbruchs. Manche Leute waren halt eben hellsichtiger, manche konnten sich nicht durchsetzen. Und ich erwähne hier nur ein paar Beispiele. 1825 gab es einen Putschversuch durch russische Offiziere. Das waren die Dekapristen. Das wurde dann niedergeschlagen. Das waren westlich orientierte Offiziere. Ja, was natürlich fatal war. 1881 wurde Zar Alexander II. Ermordet durch einen Anarchisten. Und es gab viele Anschläge auf die Zaren. Es gab beispielsweise, es war geplant, dass am 1. März 1887 ein Sprengstoffanschlag auf seinen Nachfolger Zar Alexander III. Stattfinden sollte. Und dieser Anschlag ist nur deswegen gescheitert, weil diese Gruppe, das waren nur 12 Mann, hauptsächlich Studenten, die haben eben diese Vorhaben in ihren Briefen ihren Bekannten mitgeteilt. Da lachen wir drüber. Manche lachen jetzt, ne, sagen, ja, mein Gott, waren die doof. Ja, haben, und es waren noch nicht mal, es ist nicht rausgekommen, weil betroffene Personen jetzt unter einer bestimmten Beobachtung standen, sondern es kam zufällig raus. Und wenn wir uns heute die Gegenwart angucken, was Leute bei Facebook schreiben, was Leute bei WhatsApp schreiben, was Leute am Telefon sagen, dann merkt man, dass das eben bis heute natürlich auch interessant ist. Und diese 12 Personen wurden auch alle hingerichtet. Und warum erwähne ich das jetzt so besonders? Weil es gab ja mehrere Anschlagsversuche. Einer der Drahtzieher war ein gewisser Alexander Uljanow. Das ist jemand, diesen Namen gibt es eigentlich kaum in der politischen Betrachtung. Ja, ich habe viele Bücher über russische Geschichte gelesen. Dieser Anschlag wird kaum erwähnt. Ja, über Alexander Uljanow, den kennt niemand. Aber seinen Bruder kennt die ganze Welt. Das war nämlich Wladimir Iljitsch Uljanow. Und das hat ihn natürlich geprägt. Sein eigener Bruder wurde hingerichtet. Und das ist dann natürlich auch neben der politischen Komponente. Lenin war ja Sohn eines Lehrers, kam eigentlich aus einer gebildeten Familie. Lehrer war sogar in den Adelsstand erhoben worden. Und gleichzeitig waren das sehr gebildete Leute und auch revolutionär ausgerichtet. Und durch diese familiäre Prägung ist natürlich dann auch das revolutionäre Potenzial später voll zur Entfaltung gekommen. Ja. Also das bedeutet, vielleicht auch ohne diesen gescheiterten Anschlag von 1887 hätte es vielleicht später 1917 so nicht gegeben. Ja. Und was oft erwähnt wird in der Literatur, das sind dann die Ereignisse mit dem Petersburger Blutsonntag. Da gab es im Frühjahr 1905 eine ökonomische Krise in Russland. Da sind dann viele Männer und Frauen singend mit orthodoxen Priestern an der Spitze zum Winterpalais marschiert. Die wollten mehr Brot und mehr politisches Mitspracherecht. Und die wurden alle liquidiert durch eben monarchistische Garden. Und da stand die Armee hinter dem Zaren. Und die haben dann eben diese Demonstranten umgebracht. Da gibt es verschiedene Zahlen. Manche sagen 150, manche sagen 1000. Alexander Solzhenitsyn sagt 400. Letztendlich ist die Zahl auch nicht so wichtig, aber ich erwähne es nur. Und das war dann auch, dann gab es so leichte Zugeständnisse. Man hat dann, es gab dann Arbeiterräte, wurden erlaubt. Und diese Räte nannte man Sowjets. Daher auch diese Begrifflichkeiten. Das sollte später noch eine Rolle spielen. Und es gab dann eine Duma, das war dann die Volksvertretung, die aber eigentlich nicht so viel zu sagen hatte. So. Und das sind sozusagen diese Vorläufe der Revolution. Ja, und dann kommt etwas ganz Wichtiges. Die Februarrevolution 1917. Und da muss man einfach die Situation sehen. Russland war im Ersten Weltkrieg auf der Seite der Mächte, die gegen die Mittelmächte gekämpft haben, auf der Seite von Großbritannien, Frankreich, Serbien. Und dieser Weltkrieg hat bis zum Jahre 1917 5 Millionen russische Todesopfer und Verletzte gefordert. Das war ein immenser Blutzoll. Und Zar Nikolaus II. Hat einen fatalen Fehler gemacht. Er hat 1916 eine deutsche Friedensofferte abgelehnt. Die russische Führung wurde von ihren Verbündeten massiv unter Druck gesetzt, diesen Krieg weiter fortzusetzen. Und das sollte später dann auch dem Zaren den Kopf kosten. Ja, es kam natürlich zu Bauernaufständen. Es gab Brotmangel und das ist ja auch klar, die Bauern wurden ja an die Front geschickt. Wer sollte dann das Feld bestellen? Wer sollte sich da um die Verteilung kümmern? Die staatlichen Strukturen waren in Russland zu dem Zeitpunkt sehr schwach ausgeprägt. Und das Bürgertum wollte natürlich auch nach westeuropäischem Vorbild mehr Mitspracherecht, so eine konstitutionelle Monarchie. Es gab dann Streiks und Massendemonstrationen. Da sind dann Hunderttausende auf die Straßen gegangen. Und da ist dann Folgendes passiert. Die Soldaten, die gegen diese Demonstranten vorgehen sollten, die haben dann aber auf ihre Landsleute nicht mehr geschossen und es sind ganze Kompanien zu den Demonstranten übergelaufen. Und die Folge war, eine bürgerlich-parlamentarische Revolution. Der Zar, Nikolaus II., dankt ab. Und es wird eine provisorische Regierung unter Löw und Kerensky eingeführt. Es war eine verfassungsgebende Versammlung geplant. Russland war auf dem Weg zu einer parlamentarischen Demokratie, könnte man sagen. Und interessant ist, fast alle Parteien haben zusammengearbeitet. Das heißt, Liberale, Konservative, Sozialdemokraten, sogar Sozialrevolutionäre sollten an diese Regierung beteiligt werden. Fast alle. Eine Partei hat sich geweigert, bei diesem Konsens mitzumachen. Und das lag an einer Person, maßgeblich Lenin, Kopf der Revolution. Dieses berühmte Bild, ne, mit Trotzki an der Seite, ja, in vielen sowjetischen Schulbüchern wurde dann Trotzki entfernt, ja. Aber ich habe hier natürlich Trotzki dabei, weil Trotzki war auch ein führender Kopf. Das war der Mann, der in St. Petersburg die Massen organisieren konnte. Und auf den Plakaten später beispielsweise die Mobilisierten zur Roten Armee stand dann auch Trotzki mit dem Spruch Trotzki will dich. Also das war so eigentlich so der Kernname. Und mit dem Namen Lenin ist natürlich auch der Begriff des Bolschewismus eng verknüpft. Und da ist interessant, wie sich das entwickelt hat. 1898 wurde in Minsk, das ist heute die Hauptstadt von Weißrussland, die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Russlands gegründet, die SDAPR. Ja, bei 5 Buchstaben muss man ja immer aufpassen. Und das ist deswegen interessant, das war 15 Jahre nach dem Tod von Karl Marx. Ausgerechnet in einem Land, das nicht so ein großes Proletariat hatte, im klassisch-marxistischen Sinne, entstand eine sozialdemokratische Partei. Sozialdemokratisch haben wir ja heute noch mit der SPD. Sozialdemokratisch ist ja im Prinzip auch eine Art marxistischer Tarnbegriff ursprünglich gewesen. Und weil wir auch das Thema manchmal haben, wir sind ja nicht viele, wir könnten ja mehr Leute sein. Dieser Gründungsparteitag in Minsk hatte nur 9 Delegierte. Das ist mal interessant. Ich erwähne das deswegen, weil es gibt ja oft so eine resignative Stimmung, auch gerade in oppositionellen Kreisen. Wir sind ja so wenig Leute. 9 Leute haben diese Organisation gegründet. Und dabei gab es auch massiven Streit über den Parteiaufbau. Da hat sich insbesondere auch Lenin positioniert, auch in seinem wichtigen Buch Was tun? Und zwar ging es darum, es gab den Streit bei den russischen Sozialdemokraten, wer kann eigentlich Mitglied werden? Was ist eigentlich die Aufgabe der Partei? Und im Regelfall sind ja Parteien in der parlamentarischen Demokratie Wahlparteien, Debattierclubs und eher wie bürgerliche Vereine organisiert. Und Lenin hat dieses Konzept knallhart abgelehnt. Der hat gesagt, wir haben nur die Chance, den Kapitalismus zu überwinden und die Herrschaft des Staates zu brechen, wenn wir eine Kaderpartei schaffen, die kompromisslos und diszipliniert ist, deren Meinung durch ein Zentralorgan verbreitet wird. Das war damals die Iskra, das heißt, bedeutet der Funke. Und nur dann kann eine Partei erfolgreich sein. Der wollte eben Berufsrevolutionäre haben. Und da gab es einen Streit. Der hat 1903 angefangen beim Parteitag der Sozialdemokraten, der in Brüssel und London war. Auch interessant. Ja, die wurden so verfolgt, dass die sich im eigenen Land auch nicht treffen konnten. Waren ja illegal, waren ja verboten. Und im Jahr 1912 kommt es zur endgültigen Spaltung zwischen Bolschewiki und Menschewiki. Was bedeutet das eigentlich? Und Bolschewiki bedeutet Mehrheitler, weil nämlich dieser Antrag, den sie gestellt haben, hatte eine knappe Mehrheit und die Menschewiki waren quasi die Minderheitler. Aber die hatten eigentlich die Mehrheit in der Partei und haben auch später diese Partei unter ihre Kontrolle gebracht. Und deswegen wurde dann eine Abspaltung gegründet. Und das war dann die SDAPR in Klammern B für Bolschewiki. So, das ist interessant. Das heißt, eine Splittergruppe, die aber absolut kompromisslos aufgetreten ist. Und auch dieses Datum ist interessant. 2 Jahre vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges. So. Und die Bolschewisten sollten auch Recht behalten, weil mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges ist dann auch die Zweite Internationale zusammengebrochen, weil alle Sozialdemokraten, auch übrigens die SPD im Deutschen Reichstag, haben für den Krieg gestimmt. So, und das war in allen Ländern so. Die Internationalisten waren plötzlich patriotisch und waren gar nicht mehr Gegner des Systems. So, und das hat Lenin angegriffen. Und es gab dann ab 1917, ab der Februarrevolution, gab es einen zunehmenden Einfluss in den Räten. Aber wenn wir hier reden über wachsenden Einfluss, dann darf man nicht vergessen, dass bei den Rätewahlen, und das war ja auch nur beschränkt, bei der Rätewahl durften keine Frauen wählen, bei der Rätewahl durften dann auch nur die Arbeiter wählen. Und selbst da gab es nur Ergebnisse im Februar von 2% und im April waren es dann 4%. Das waren also alles straff organisierte Gruppen, die aber nicht viele Menschen hinter sich hatten. Und was war das Programm von Lenin? Der hatte ja seine berühmten April-Thesen dann veröffentlicht. Er war ja auch in der Schweiz im Exil. Und das ist etwas, das wird seit ein paar Jahren stärker in den Vordergrund gestellt, weil man möchte so die Verantwortung für die Geschehnisse in Russland dann natürlich dann auch den Deutschen so ein bisschen in die Schuhe schieben, nach dem Motto, was da passiert ist, da sind ja eigentlich letztendlich auch noch die Deutschen schuld, weil es gibt diese Geschichte, dass die Deutsche zugelassen haben, dass Lenin in einem plombierten Zug von der Schweiz aus an die Ostsee fahren konnte und von dort aus dann über Skandinavien zurück nach Russland konnte. Abgesehen davon, Lenin wäre auch anderweitig nach Russland gekommen, wenn er das gewollt hätte. Das war eben auch nur eine historische Randnotiz, die aber hier massiv thematisiert wird. Viel wichtiger ist eigentlich zu thematisieren, wie konnte es eigentlich zur Revolution kommen. Ja. Und das hat eben auch mit der Programmatik zu tun. Und zu dem Zeitpunkt gab es in Russland quasi eine Doppelherrschaft. Auf der einen Seite gab es diese Räte und auf der anderen Seite gab es eben diese provisorische Regierung, die parlamentarisch aufgebaut werden wollte. Und Lenin hat das Ende der Doppelherrschaft gefordert und er hat auch seine Programmatik so aufgestellt, in dem Leitsatz demokratische Diktatur der Arbeiter und Bauern. So, jetzt kann man drüber schmunzeln. Was ist eine demokratische Diktatur? Wenigstens ist es ehrlich, ja. Auf jeden Fall. Und interessant ist auch, Arbeiter und Bauern, das war eine Abkehr vom klassischen Marxismus. Im klassischen Marxismus ist ja das Proletariat, die Arbeiter eigentlich so das Subjekt der Revolution. Und Lenin hat gesagt, wir brauchen eine konkrete Analyse der konkreten Situation und wir müssen eben nicht Schablonen benutzen, sondern wir müssen unsere Forderungen flexibel anpassen. Und in einem Land, wo über 80% Bauern sind, kann man keine Revolution machen, ohne diese Leute einzubinden. Also demokratische Diktatur der Arbeiter und Bauern. So, und der wichtigste Punkt, sofortige Friedensverhandlungen. Denn auch diese provisorische Regierung hat noch weiterhin Krieg geführt. Die wollten keinen Frieden mit Deutschland. Die haben sogar im Juli 1917 noch eine große Offensive gemacht gegen das Deutsche Reich, die ist aber grandios gescheitert. So, und da war natürlich dann auch die Zustimmung im Volk natürlich dann auch schwindend, ist ja klar, bei so vielen Millionen Toten. Und eine klassische Forderung, Brot für alle. Land für die Bauern, das heißt Enteignung der Großgrundbesitzer oder der Kulaken Fabrikübernahmen, also Vergesellschaftlichung, später wurde daraus Verstaatlichung. Und was er gefordert hat, Basisdemokratie durch Mehrparteien-Sowjets. Ja, das hat man den Leuten noch groß versprochen. Und eine Sache ist sehr interessant, das kann man auch immer den Linken auch entgegenhalten. Lenin und auch später Stalin haben sich sehr stark beschäftigt mit nationalen Fragen. Und Lenin hat auch eine kleine Broschüre herausgebracht zur nationalen und kolonialen Frage, wo er dann auch gesagt hat, jedes Volk hat ein Recht auf Selbstbestimmung. Und das war natürlich für viele in Russland eine starke Motivation, weil wie gesagt, knapp 60% waren keine Russen. Und tatsächlich gab es später dann auch, wurden auch Republiken gegründet. Die wurden natürlich nicht in die Freiheit entlassen, aber manche konnten sich später ja, unabhängig erklären, wie beispielsweise die baltischen Staaten oder Finnland. Ja, und was ganz interessant ist, Lenin hat auch im Exil darauf beharrt, keinerlei taktischen Zugeständnisse zu machen. Und das gipfelte in der Aussage, die geringste Unterstützung für die provisorische Regierung ist Verrat. Selbst und die Menschewiki wollten natürlich an die Regierung, Leute werden ja gelockt, da gibt es ja Einfluss, da gibt es ja Geld und vielleicht kann man ja ein bisschen was verändern. Und Lenin war kompromisslos, das muss man halt eben sehen, unabhängig davon, dass das ist ja auch so ein Thema, dass da auch andere Kreise das unterstützt haben, will ich hier auch gar nicht verschweigen. Es gibt diese Berichte, dass beispielsweise Trotzki, der im Exil übrigens in den USA war, der war in New York. Ist auch interessant, wie haben die das eigentlich alles finanziert? Dass es da auch Geld gab von amerikanischen Banken. Ja. Aber man muss sagen, auch wenn es da Geld gab, auch wenn es Geld gab vom deutschen Geheimdienst, was man so kolportiert, die Gegenseite hatte ja mehr Geld. Und ohne diese Programmatik, ohne diese Köpfe und ohne diese Organisation hätten sie auch mit Geld nichts verändern können. So, das einfach nur so, weil ich weiß, in vielen Kreisen wird immer darauf abgestellt, man kann irgendwo viel Geld reinpumpen, das ist keine Gewähr dafür, dass es zur Revolution kommt. Ja? Der arabische Frühling ist auch mit Geld finanziert worden. Und das ist auch nicht überall so, hat sich auch nicht so herausgestellt, wie es der Gegner haben wollte. Das sieht man jetzt beispielsweise in Syrien. Ja, ich bringe jetzt mal so ein aktuelles Beispiel. Jetzt hat die syrische Armee unter Assad die letzte Hochburg beseitigt, ja, in Syrien. Das gefällt ja bestimmten Kreisen nicht und so war das ja früher auch. Ja, und das ist ganz wichtig. Also Lenin gab dann auch so das Signal zum Aufstand. Alle Macht den Räten. Ja. Und es ist interessant, wie das dann so abgelaufen ist. Da gab es ja dann auch ein Zentralkomitee und da wurde ja auch eingeladen. Die Leute haben auch eine Einladung bekommen mit einer Tagesordnung. Und Lenin hat da reingeschrieben, als Tagesordnungspunkt bewaffneter Aufstand. Da wurde dann im Zentralkomitee darüber gesprochen, wie machen wir jetzt den bewaffneten Aufstand? Machen wir den nicht? Er sagt auch, man darf damit nicht spielen. Und es ist interessant, Jahre später hat Lenin ein Buch geschrieben, das heißt Der linke Radikalismus, die Kinderkrankheit im Kommunismus. Das ist 1920 geschrieben worden, auch in Buchform erschienen. Und das ist, im Internet findet man das beispielsweise Lenin-Werke, Band 31, Seite 72. Da wird das Grundgesetz der Revolution erläutert. Das Grundgesetz der Revolution, das durch alle Revolutionen und insbesondere durch alle drei russischen Revolutionen des 20. Jahrhunderts bestätigt worden ist, besteht im Folgenden. Zur Revolution genügt es nicht, dass sich die ausgebeuteten und unterdrückten Massen der Unmöglichkeit, in der alten Weise weiterzuleben, bewusst werden und eine Änderung fordern. Zur Revolution ist es notwendig, dass die Ausbeuter nicht mehr in der alten Weise leben und regieren können. Erst dann, wenn die Unterschichten das Alte nicht mehr wollen und die Oberschichten in der alten Weise nicht mehr können, erst dann kann die Revolution siegen. Mit anderen Worten kann man diese Wahrheit so ausdrücken: Die Revolution ist unmöglich ohne eine gesamtnationale, also ausgebeutete wie Ausbeuter erfassende Krise. Folglich ist zur Revolution notwendig: Erstens, dass die Mehrheit der Arbeiter, in Klammern, oder jedenfalls die Mehrheit der klassenbewussten, denkenden, politisch aktiven Arbeiter, Klammer zu, die Notwendigkeit des Umsturzes völlig begreift und bereit ist, seinetwegen in den Tod zu gehen. Zweitens, dass die herrschenden Klassen eine Regierungskrise durchmachen, die sogar die rückständigsten Massen in die Politik hineinzieht, in Klammern, das Merkmal einer jeden wirklichen Revolution ist die schnelle Verzehnfachung, ja Verhundertfachung der Zahl der zum politischen Kampf fähigen Vertreter der werktätigen und ausgebeuteten Masse, die bis dahin apathisch war, Klammer zu, die Regierung kraftlos macht und es den Revolutionären ermöglicht, diese Regierung schnell zu stürzen. Das ist im Prinzip, da hat Lenin 3 Jahre später seine Quintessenz der revolutionären Bewegung eigentlich in Worte zusammengefasst. Und so kam es dann ja auch im Oktober nach dem orthodoxen Kalender, nach dem westlichen Kalender war es der November, der 7. November, bewaffnete Bolschewiki, Rotgardisten erobern zentrale Einrichtungen in St. Petersburg. Es kam zur Absetzung der Regierung, der Kerensky ist dann geflohen, der hat das Land verlassen. Die Sowjets haben ihre Machtübernahme proklamiert. Das haben am nächsten Tag die meisten Russen nur in der Zeitung gelesen und dann so gehört. Und das Winterpalais, die Residenz des Zaren, ist gefallen ohne Kampf. Die Bewacher, die Wachen, haben ihre Waffen kampflos abgegeben. Später hat die sowjetische Propaganda, es gibt beispielsweise diesen berühmten Film von Sergei Eisenstein, 10 Jahre später, 1927, die haben das dann so dargestellt, dass tausende bewaffnete, aufgeputschte Rotgardisten das Winterpalais stürmen, Barrikaden stürmen und dann so ein Eisentor aufbrechen. Ja, das Eisentor gab es wirklich, das war aber der Einlass für die Pferdeställe. Der eigentliche Eingang zum Winterpalais war ja offen, das war gar kein Problem. Und das haben die eben gemacht und das war der Beginn des Bürgerkriegs zwischen den Roten, das waren die Bolschewisten, und dann den Weißen, das waren eben die Monarchisten und andere. Ja, das ist halt eben kein Sturm auf das Winterpalais, das ist so ein typisches sowjetisches Propagandaplakat. Ja, gibt es unzählige im Netz, kann man sich alles angucken. Wie gesagt, auch mehrere Filme gibt es dazu aus sowjetischer Produktion. Oder auch hier mit dem Schlachtschiff Potemkin. Da wurde aus Versehen ein Warnschuss abgegeben. Das hat aber nicht wirklich die Rolle gespielt. Aber später wurde das aufgebaut und das diente einfach der Verdeckung der Tatsache, dass eben nicht viele Leute eingebunden waren. Das ist ja auch so eine Sache, in der marxistischen Theorie geht man immer davon aus, dass sich das aufgrund der ökonomischen Entwicklung eben so entwickelt. Und Lenin und seine Leute wollten das eben beschleunigen. Das war eine entschlossene Minderheit, die das gemacht hat. Und das führt natürlich dazu, dass man dann als Legitimation nur noch den Terror hat. Und im November 1917 gab es dann auch noch Wahlen zur verfassungsgebenden Versammlung. Und da waren 703 Sitze. Finde ich übrigens lustig. Ein riesiges Land, wo es damals auch keine großen Kommunikationsmöglichkeiten gab, hatte eine Duma mit 703 Sitzen. Der Deutsche Bundestag hat heute im Jahr 2017 709. Ja, also auch nur so am Rande erwähnt. Und obwohl die Bolschewiki ihre Herrschaft ausgerufen haben, obwohl der Zar abgesetzt war, obwohl die provisorische Regierung geflohen ist, obwohl sie natürlich auch ihre Gegner eingeschüchtert haben, konnten sie nur 175 Sitze erringen. Das ist weniger als ein Viertel. So, und das führte dazu, dass in der ersten Sitzung im Januar die Versammlung aufgelöst wurde. Lenin hat wohl auch gesagt, wir brauchen sie nicht auseinandertreiben, lasst sie mal da debattieren und am nächsten Tag sperren wir das einfach zu und dann kommt da keiner mehr rein. Und es hat auch einen Grund, warum ich das erwähne. Es gibt ja auch im nationalen Spektrum eine Bewegung, die nennt man ja so Reichsbürgerbewegung, die wollen ja verfassungsgebende Versammlung. Ich glaube, da gibt es sogar eine Gruppe, die so heißt. Ja, verfassungsgebende Versammlung, ja. Ja, beispielsweise. Und es gibt auch andere Gruppen, die das machen. Es gibt aber einen guten Spruch von Mao Zedong: Alle Macht kommt aus dem Gewehrlauf. Und wir können viele Papiere entwerfen, man kann viele Versammlungen einberufen. Derjenige, der die militärische Macht hat, der bestimmt auch die Politik. So, das ist, und wie gesagt, die verfassungsgebende Versammlung, die wurde einfach aufgelöst. Ja, das war's. Ja, und wie gesagt, es gab einen gnadenlosen Terror gegen alle Klassenfeinde. Und Klassenfeind konnte schon jemand sein, der eine Gaststätte hatte. Klassenfeind konnte sein, wer ein bisschen, ja, paar Angestellte hatte auf seinem Hof. Priester, also da wurden Millionen abgeschlachtet. Russland wurde zu einem Schlachthaus Europas. Es gibt übrigens einen guten Film, den ich empfehle, allerdings nicht für schwache Gemüter. Und zwar ein russischer Film aus dem Jahr 1991, Der Tschekist. Ja, also nichts für schwache Gemüter. Und da wird dargestellt, wie das in der Praxis aussah mit den Hinrichtungen. Ja, wie die Bolschewisten das organisiert haben. Natürlich ein Film, der hier nie in deutsche Kinos kam, weil dann würde man bestimmte Sachen anders bewerten. Mehr will ich dazu jetzt nicht sagen. Und interessant ist eben, dass das die europäische Gesellschaft natürlich stark getroffen hat. Und Ernst Nolte hat auch später gesagt, dass der historische Nationalsozialismus eine Reaktion war auf diesen bolschewistischen Terror. Es sind ja auch etwa 1 bis 2 Millionen Russen, die dies konnten, haben ja auch das Land verlassen. Und einer von ihnen wurde später auch zum Chefideologen des Nationalsozialismus. Das war der Baltendeutsche Alfred Rosenberg. Der hat den Mythos des 20. Jahrhunderts geschrieben, war auch mit einer Russin verheiratet, die aber dann früh gestorben ist. Und der war dementsprechend auch versiert. Und es gab auch andere, es gab beispielsweise einen Ukrainer, den Dr. Gregor Bostunitsch, der war dann, hatte später dann auch führende Stellungen in der SS und war auch ein Kampfredner bei den ganzen Saalveranstaltungen. Aber das auch nur so am Rande. Und ein Thema, was ja immer wieder auch angesprochen wird, ich erwähne es hier auch nur am Rande, das Thema jüdischer Bolschewismus. Da empfehle ich auch ein Buch, das im Verlag Antaios mal erschienen ist, von Johannes Rogalla von Bieberstein. Und dass er daraus zitiert hat, führte dann vor einigen Jahren dazu, dass das CDU-Bundestagsmitglied Martin Hohmann aus der CDU und aus der Fraktion ausgeschlossen wurde. So, weil es ist eben nur ein Fakt, dass von den 500 führenden Bolschewisten 400 jüdischer Herkunft waren oder nicht russischer Herkunft. So, ich erwähne das, könnte man auch abendfüllende Vorträge dazu halten. Aber ich erwähne das, weil das hat nämlich später dazu geführt, dass dann aufgrund dieser bolschewistischen Revolution auch eine entsprechende antijudaistische Strömung stärker wurde. Ja. So, und interessant ist, 14 ausländische Staaten haben dann interveniert in diesen Bürgerkrieg. Der dauerte bis 1921 und da gab es nach verschiedenen Schätzungen etwa 10 Millionen Tote. Und man hat später, ich habe jetzt, da gibt es noch ein Buch, das erwähne ich hier auch. in einem Buch von Dr. Hermann Greife aus dem Jahr 1937, die Klassenkampfpolitik der Sowjetregierung. Da wird dann auch eine interessante Zahl genannt, wie viele in diesem Gulag-System ums Leben gekommen sind. Und als ich die Zahl gelesen habe, hat mich das schon sehr verwundert. Er nennt nämlich die Zahl 6 Millionen. Das ist eine Zahl, die man eigentlich aus anderen Zusammenhängen her kennt. Ja? Jedenfalls, die Bolschewiki benennen sich dann im März 1918 um in Kommunistische Partei Russlands, Klammern B, Bolschewiki. Und im selben Monat kommt es dann zum Friedensvertrag von Brest-Litovsk. Und im Zuge dessen wird Finnland unabhängig, die baltischen Staaten werden unabhängig, Polen ist nicht mehr unter russischem Einfluss, die Ukraine wird selbstständig. Im Kaukasus bilden sich da auch verschiedene Republiken. Aber das ist alles nur von kurzer Dauer. Und es wird eine kommunistische Internationale gegründet, die Komintern. Und die haben ihre Agenten überall. Die fördern dann beispielsweise, das ist dann die Retourkutsche, die Revolution in Deutschland. Und was viele Leute, glaube ich, nicht wissen, es gab bereits 1917 Meutereiversuche in der deutschen Marine. Und da gab es dann auch Verbindungen zur damaligen USPD. Aber weil das Deutsche Kaiserreich ein Rechtsstaat war und man den USPD-Politikern nichts nachweisen konnte direkt, wurden die am Leben gelassen. Und dann wurden nur einzelne Matrosen hingerichtet und ein Jahr später hat sich dieser Matrosenaufstand dann richtig ausgebreitet. Und das hat ja dann auch zur Revolution in Deutschland geführt. Am 9. November wurde nämlich dann nicht nur von Friedrich Ebert die Parlamentarische Republik ausgerufen, sondern eben auch von Karl Liebknecht die Räterepublik. So. Ja, und wie gesagt, am 17. Juni 1918 wurde die Zarenfamilie in Jekaterinburg niederträchtig erschossen. Das war dann das Ende der Zarendynastie. Und ich wollte mal das Bild zeigen. Damit wurde eine ganze Kulturlinie auch zerstört. Ja, Bilder, man findet viel mehr Bilder. Wie gesagt, ein grausamer Bürgerkrieg fordert 10 Millionen Todesopfer. Das sind Bilder aus Estland, da wurden dann die Leute auch aufgereiht. Also die haben viele Leute umgebracht. Und man schätzt, dass die Gesamtzahl der durch den Kommunismus umgebrachten in der Sowjetunion 20 bis 30 Millionen beträgt und weltweit, da gab es ja das Schwarzbuch des Kommunismus, das 1997 erschienen ist, geht man von bis zu 100 Millionen Todesopfern aus. Ja, das ist auch wichtig und darüber wird in der Öffentlichkeit eigentlich nicht gesprochen. Ja, ja, später hat sich das natürlich dann auch gefestigt, konsolidiert. Ich habe jetzt mal eine Karte vom Warschauer Pakt. Die Sowjetunion ist ja dann später, auch nach Lenins Tod, zu einer Weltmacht geworden und hat sich ja mal, und die Staaten des Warschauer Paktes, ob das Bulgarien, Rumänien, Ungarn, Tschechoslowakei, Polen und die DDR, die waren ja letztendlich Anhängsel. Und es hätte sich keiner denken können, zum Beispiel im Ersten Weltkrieg, dass mal russische Soldaten in Berlin stehen. Aber das hat die Sowjetunion geschafft. Also das ist etwas, das muss man halt eben auch sehen. Die Bolschewiken haben Russland massiv auch modernisiert und ökonomisch auch einen großen Schub gegeben. Ja, das ist auch einer der Gründe, warum es auch in Russland heute viele gibt, die beispielsweise auch Stalin nicht negativ sehen, obwohl das natürlich auch viele Menschenleben gekostet hat. Ja, und 1991 im Dezember gab es dann den Zerfall der Sowjetunion und heute sind das ja, über ein Dutzend Staaten und die Konflikte gibt es ja heute noch in der Ukraine. Man hat in den 50er Jahren dann einfach die Krim der Ukraine zugeschlagen, obwohl die Krim ja eigentlich immer russisch geprägt war beispielsweise. Und ich denke, dass da noch nicht alle Nationalitätenkonflikte zu Ende sind, sei es im Kaukasus, sei es in Südrussland. Und ich sehe da auch eine geopolitische Konfliktlinie von Königsberg, Kiew bis nach Kirkuk im Nordirak. Aber dazu habe ich auch mal einen separaten Vortrag gehalten, will ich jetzt nicht größer drauf eingehen, aber ich erwähne es mal hier auch. Und interessant ist, was dann spätere Personen gesagt haben. Putin beispielsweise hat ja den Zerfall der Sowjetunion im Jahr 2005 als größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Und 5 Jahre später wurde er nochmal gefragt und da hat er das dann ein bisschen konkretisiert und da hat er dann gesagt, wer den Zerfall der UdSSR nicht bedauert, hat kein Herz. Und wer ihre Wiederherstellung in der ursprünglichen Form will, hat keinen Kopf. So, und das ist natürlich, klar, Putin ist ein KGB-Mann, aber die Russen machen ja alles jetzt eigentlich richtig, haben eine starke Führung. Und interessant ist, dass sich jetzt eben eine Eurasische Union gebildet hat und das könnte vielleicht irgendwann auch der Gegenblock sein zur Europäischen Union. Aber das wäre auch ein Thema, das sehr weitführend wäre. Und ich möchte hier nur kurz erwähnen, dass die faulen Früchte der russischen Oktoberrevolution, was ist eigentlich so übrig geblieben? Und das sind einmal offene Grenzkonflikte. Ich habe eben das Beispiel Ukraine genannt. Auch hier diese Enklave Königsberg, Kaliningrad wird irgendwann mal zu Problemen führen. Kaukasus, Transnistrien, da sind viele Problembereiche, die in Zukunft noch sehr viel Potenzial haben, das negativ ist. Und interessant ist, dass eben militante Minderheiten seitdem ein Vorbild haben, wie man nach der Staatsgewalt greifen kann. Ob das jetzt dann in China war, das waren ja auch, die Kommunisten in China waren ja auch keine Massenbewegung, es waren ja auch nur wenige. Aber die hatten dann das Beispiel, wenn man das will, wenn man das richtig organisiert, dann kann auch eine Minderheit die Staatsgewalt übernehmen. Und so war das dann mit der chinesischen Revolution, so war das dann später in Kuba, was ja auch ein bewaffneter Putsch war, und in vielen anderen Ländern. Ja, ich habe das erwähnt, das war auch die Oktoberrevolution, das ist so das Paradoxum, war auch die Geburtshilfe für den modernen Antijudaismus. Vorher war das sehr religiös motiviert. Und da gab es dann eben die Leute, die sagen konnten, ja, guckt euch mal an, was die Juden in Anführungszeichen, es waren ja nicht alle Juden so, eben in Russland gemacht haben. Und dann ein Thema, was kaum thematisiert wird, weil das vielen Leuten natürlich auch unangenehm ist. Wir haben ja heute im Jahr 2017, haben wir ja eine historische Wende im Deutschen Bundestag erlebt. Da haben Erwachsene, Politiker, ich muss es jetzt mal so formulieren, tatsächlich das Gesetz verabschiedet, dass Männer Männer heiraten können und Frauen Frauen. Das wurde auch groß gefeiert. Ein moderner Fortschritt und so weiter. Ja, ganz schlimm. Wir haben jetzt eine Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht. Es gibt jetzt auch ein drittes Geschlecht. Ja, möchte ich mich jetzt hier auch nicht weiter einlassen. Aus strafrechtlichen Gründen, jedenfalls und aus Gründen des Anstands. Aber das ist gar nichts Neues. Das gab es vor 100 Jahren nämlich auch. Und zwar gab es am Anfang des bolschewistischen Umsturzes, wurde beispielsweise auch Homosexualität legalisiert. Es wurden Ehen legalisiert. Und man konnte in der Anfangszeit der Sowjetunion konnten die Leute einfach aufs Amt gehen und ihr Geschlecht wechseln. Das war gar kein Problem. Das war so, wie die das wollten. Im Prinzip, das, was wir heute so erleben mit Gender Mainstreaming, das bezeichne ich als Sex-Bolschewismus. So. Aber das Interessante ist, das gab es nur in der Anfangsphase. Und dann gab es einen Bruch. Und das war dann unter Stalin. Damit wurde dann aufgeräumt mit diesen ganzen Eskapaden und in dem denkwürdigen historischen Jahr 1933 wurde in der Sowjetunion dann Homosexualität wieder unter Strafe gestellt. So, jetzt nur als Beispiel dafür, dass auch eben verschiedene Moralvorstellungen auch bei verschiedenen revolutionären Gruppen dann doch wieder auf das zurückgreifen, was eigentlich auch so die Kultur ausmacht, weil die gemerkt haben, die Bolschewisten und auch Stalin, über den kann man auch sagen, was man will, aber das waren ja alles Leute, die einen feinen Riecher hatten, wie sie ihre Macht auch erhalten können. Und der hat halt eben auch gemerkt, mit diesen Eskapaden kann man sich keine Mehrheit halten. Das ist nicht möglich. Und insgesamt kann man den Bolschewismus so als Geißel der Menschheit bezeichnen. Ja, das war jetzt so mein Vortrag. Wir können hier gerne noch diskutieren, aber ich bin jetzt eigentlich zu Ende.